1. Als kinder des Herrn, yours Gottes, ist es euch untersagt, euch wegen eins verstorbenen zu ritzen oder den vorderen Teil yours Kopfs Kohl zu scheren. 2. Den er seid ein dem Herrn, eurem Gott, geheiligtes Volk, das er aus allen Volken der oder Auserwählt hat, im sein besonderes Eigentum zu sein. 3. Er sollt kein abschulichen dingessen. 4. Folgen tier durft er verzehren, rind, scharf und siege. 5. Hirsch, Gazelle, Damhirsch, Steinbock, Antelope, Wildschaf und Bergsiege. 6. Au Landtier, die Jesbaltin Huf haben, wobe die Klauen volstandig geteilt sind, und die Zudem Wiedekauen, durft er essen. 7. Von den Wiedekauen und Tyren mit gespaltenen Hufen durft er jedoch folgend nicht essen, Kamel, Hays und Klipdax. Obwohl sie Wiedekauen, haben sie kein volstandig gespaltenen Huf und gelten daher als unrein. 8. Des Weiteren ist das Schwein unrein, das war Jesbaltin Huf besitzt, aber nicht Wiedekort. A salt weder sein Fleisch essen noch seinen Kadaver berühren. 9. Von allen Wassertieren durft er Gene essen, die Flossen und Schuppen besitzen. 10. Tier one Flossen und Schuppen hingen gelten uch als unrein und dürfen nicht verset werden. 11. Al reinen Vogel durft er essen. 12. Die Folgenden jedoch durft er nicht essen, den Adler, den Bartgeier, den Geier, 13. Die Weihund al Arten von Forken, 14. Al Arten von Raben, 15. Den Strauss, die Schwalb, die Mo und al Arten von Habichten, 16. Das Korschen, den U, die Yule, 17. Den Pelikan, den Aasgeier, den Cormoran, 18. Den Storch, al Arten von Reihern, den Weedhopf und die Fledermaus. 19. Al geflügelten Insekten gelten uch als unrein und dürfen nicht gegessen werden. 20. Al reinen geflügelten Tier durft er essen. 21. Salt kein aes essen, diocese durft er jedoch einem Fremden, der bei uch wohnt, geben oder is einem Ausländer verkaufen, da ein dem Herrn, eurem Gott, geheiligtes Volk seid. Außerdem sollt ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter koschen. 22. Von allem Ertrag Euros Art, also von allem, was auf dem Feld wachst, sollt Jahr für Jahr gewissenhaft den Zenten abgeben. 23. Dicen Zenten von Eurem Getreid, most und also die Erstgeburten Eure Rinder und Schaf sollt vor dem Herrn, Eurem Gott, und der von ihm Erwalten Stat verzehren, damit lernt, den Herrn, Eurem Gott, allerseit zu furchten. 24. Solti der Weg jedoch zu wheat sein und den Zenten nicht zu von dem Herrn, Eurem Gott, Erwalten Stat bringen können, weil der Herr uch reich gesegnet hat. 25. Dan Verkoft ist für Geld, nehmt diocese sicher mit uch und begebt uch zu der Stat, die der Herr, euer Gott, Erwalt hat. 26. Dort konnte für das Geld als Korfen, was begehrt, Rinder, Schaf, Wein, Storksgetränk und als Ander, Wonnek uch verlangt. Esten freut uch dort vor dem Herrn, eurem Gott, zusammen mit eurer Family. 27. Virgis Debi nicht den Leviten, der in eurer Stadt wohnt, den besitzt keinen eigenen Landenteil oder Erbesitz und ter uch. 28. Am en jed stritten jari salt den gesamten zenten eurs Ertrages diocese jaris heres geben und in euren Staten lagen. 29. Damit die Leviten, die keinen Landenteil oder Erbesitz haben, so I die Fremden, weisen und witwen in euren Staten kommen und sich sat essen können. De Dirch word der Herr, euer Gott, uch bei all euren Unternehmungen segnen.